Abschnitt 9 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Daniel Hees in Duisburg. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 9. Die Ermordung des Grafen Komarowski vor dem Schwurgericht zu Venedig, Teil 4. Ein fernerer Zeuge war Advokat Naum Alperi aus Petersburg. Er kenne Prilukow seit 12 Jahren, seitdem sich dieser an ihn wandte wegen der Vertretung bei der Führung der Prozesse in Petersburg, die ihm in Moskau übertragen wurden. Er könne Prilukow das Zeugnis eines ernsten, gewissenhaften und intelligenten Mannes ausstellen, der in den ersten Jahren ungeachtet seiner großen Einkünfte bescheidene Lebensgewohnheiten gehabt habe. Als er aber 1906 wieder nach Petersburg gekommen sei, habe er statt wie sonst in einem einfachen Gasthause in einem der ersten Hotels Wohnung genommen und mit einer Dame, der Angeklagten Tarnowska, mehrere elegante Salons bewohnt. Der Zeuge bestätigte, dass von den 65.000 Rubel Depositen, die sich der Angeklagte angeeignet, 35.000 von ihm, den Zeugen, herrührten. Weitere 25.000 Rubel seien Eigentum des Generals Riehl gewesen. Aber weder er selbst noch der General Riehl hätten Strafanzeige erstattet. Falls Prilukow gewollt hätte, würde es ihm ein leichtes gewesen sein, sich sehr bedeutend höhere Summen anzueignen. Eines Nachmittages wurde wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Auch die Vertreter der Presse mussten den Saal verlassen. Dem Vernehmen nach hatte die Tarnowska in der nicht öffentlichen Sitzung behauptet, sie habe mit Prilukow, Naumow und dem Grafen Komarowski nicht intim verkehrt. Sie hätte Abscheu vor solchem Verkehr empfunden. Prilukow und Naumow bemerkten jedoch mit großer Entschiedenheit, es habe sehr häufig zwischen ihnen und der Tarnowska intimer Verkehr stattgefunden. Naumow bemerkte, er habe sich oftmals vor dem Liebesgieren der Tarnowska gar nicht retten können. Die Aufforderung zum intimen Verkehr sei fast immer von der Tarnowska ausgegangen. Der Vorsitzende: Angeklagte Tarnowska, die gesamten Umstände sprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass Prilukow und Naumow in dieser Beziehung die volle Wahrheit sagen. Die Angeklagte schlug die Augen zur Erde und schwieg. Die weiteren Erörterungen über diesen Punkt waren derartig, dass sie nicht einmal angedeutet werden können. Einige Pflegeschwestern bekundeten, eine so hochgradige Hysterie wie bei der Gräfin Tarnowska hätten sie noch bei keiner Gefangenen beobachtet. Ein kleines Erdbeben, das im Anfang 1909 in Venedig verspürt wurde, verursachte ihr einen heillosen Schrecken. Es wurde alsdann ein in der Hinterlassenschaft des ermordeten Komarowski gefundener Brief verlesen. In diesem bezeichnete sich die Tarnowska als seine keusche Braut. Auf Befragen des Vorsitzenden gab die Tarnowska zu, dass zwischen ihr, Naumow und dem ermordeten Komarowski einige Male Unterhaltungen über Sadismus stattgefunden haben. Professor Dr. Trajan: Die Tarnowska werde ganz besonders während ihrer monatlichen Perioden von nervösen Störungen befallen. Gewisse Schmerzerscheinungen lassen auch auf innere Verletzungen schließen. Die Zeugen Dr. Tomassini und Dr. Deni stellten bei der Angeklagten ein häufiges Vorkommen von Schlägen im Gehirn fest. Zur Kur haben sie Eisenpräparate und Elektrizität angewendet, aber mit geringem Erfolg. Der Gemütszustand der Angeklagten sei schwer schwankend, bald äußerst niedergedrückt, bald heftig. Der Zeuge Professor Dr. Giordano bestätigte diese Mitteilungen und fügte hinzu, dass er zur Kur einen chirurgischen Eingriff für nötig halte. Die Krankenschwester Priorin Elena Conta berichtete von schweren Nervenkrisen der Angeklagten. Bei einer solchen sei sie einmal kalt und steif geworden und habe eine Viertelstunde lang mit offenen Augen und Mund dagelegen, sodass man sie für tot gehalten habe. Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob derartige Krisen auch bei anderen Gefangenen vorkämen, antwortete die Zeugin: Ja. Der Sachverständige Professor Rossi rief dazwischen: Was will das bedeuten? Es beweist nur, dass man hysterische Frauen verurteilt hat. Schwester Bonisola bezeugte, dass die Tarnowska in den Pausen während des Prozesses Nervenkrisen hatte, wobei auch einmal ein Arzt gerufen werden musste. Die Zeugin gab ferner nicht wiederzugebende Einzelheiten über die nervösen Anfälle der Angeklagten, die so eigentümlich und schwer waren, wie sie ihr bisher unter den Gefangenen noch niemals vorgekommen seien. Während der Verhandlung halte sie sich gewaltsam aufrecht, breche dann aber in der Zelle vollständig zusammen. Ihre Willenskraft sei äußerst schwankend. Bald sei sie fest und energisch und bald schwach und lenksam wie ein gutes Kind. Unter den Sachverständigen entspann sich darauf eine Erörterung über die Suggestionierbarkeit der Tarnowska und über ihre Kraft, andere zu suggestionieren. Auf Befragen erklärte Dr. Tomassini, der Angeklagten sei von ihrem Selbstmordversuch mit Kokain die Nachwirkung geblieben, dass sie, wenn sie nur von Kokain reden höre, aufgeregt und von Unwohlsein befallen werde. Die Sachverständigen gingen hierauf mit ihren Fragestellungen zum intimen Verkehr der Angeklagten mit ihren beiden Mitangeklagten über. Die Tarnowska wiederholte und erläuterte ausführlich, wie sie sich immer aus natürlichem Widerwillen und angeborener Kälte und auch wegen physischer Störungen ihren Liebhabern verweigert habe. Die physische Liebe habe ihr immer nur Widerwillen, Schmerz und Ekel verursacht. Demgegenüber blieb der Angeklagte Naumow unter einigem Zögern dabei, mit der Angeklagten sehr häufig intimen Umgang gepflogen zu haben, und Prilukow erklärte mit dem Tone des in solchen Dingen viel erfahrenen Mannes, dass die Gräfin im Gegenteil eine in der physischen Liebe leidenschaftliche Frau sei. Auf die Frage nach dem von ihr erwähnten Gespräch über Masochismus erklärte die Tarnowska, eines Tages habe Naumow, Komarowski und ein masochistischer Dichter in ihrer Wohnung über Masochismus gesprochen. Naumow habe ihr Gedichte zum Lesen gegeben und gesagt, der Mann müsse die Frau bis zu seinem Tode lieben und jede Art physischer und moralischer Schmerzen für sie zu leiden bereit sein. Komarowski habe aber Naumow wegen dieser Ansichten verhöhnt. Der Angeklagte Naumow erhob sich hierauf und erklärte, dass jener Dichter Masochist im physischen Sinne sei, er selbst sei es aber nur im Geistigen. Er habe auch masochistische Gedichte verfasst. Die Tarnowska wurde hierauf gefragt über den Sinn der Unterschrift in ihrem Briefe an Komarowski, »Deine keusche Braut«, sowie über den Widerspruch, der darin liegt, dass sie behauptet, niemals intimen Verkehr mit Komarowski gehabt zu haben, während dieser in einem Briefe an sie geschrieben hat, »Seit dem Augenblick, da ich dich besessen habe, bist du meine Frau vor Gott.« Die Angeklagte entgegnete, »Die Worte Komarowskis haben keine Bedeutung. Ich kann nur wiederholen, dass mein Verkehr mit Komarowski ebenso wie mit Naumow nur äußerlich gewesen ist.« In der Sitzung am 5. April 1910 teilte der Vertreter der Nebenkläger mit, dass die Mutter des Ermordeten, die alte Gräfin Komarowski, als Zeugin erschienen sei. Der Vorsitzende ordnete ihre sofortige Vernehmung an. Unter großer allgemeiner Spannung erschien hierauf die 63 Jahre alte, sehr vornehm, aber ungemein vergrämt aussehende Dame. Sie war vollständig in Trauer gekleidet. Ein dichter schwarzer Schleier fiel ihr bis auf die Schultern. In leisem, ruhigem Tone bekundete sie in fließendem Italienisch, als sie die telegrafische Nachricht von der Verwundung ihres Sohnes erhielt, hatte sie keine Ahnung von deren Ursache. Sie reiste sofort ab, fuhr 3 Tage und Nächte hindurch, traf ihren Sohn aber schon tot an, und die Ärzte verwehrten ihr die Ansicht des Leichnams. Mit größter Verwunderung vernahm sie die Verhaftung der Gräfin Tarnowska. Sie kenne Naumow und sei der festen Überzeugung, dass dieser ihren Sohn nur unter der suggestiven Einwirkung der Tarnowska ermordet habe. Alle Blicke richteten sich auf die Angeklagte, aber diese blieb unbeweglich. Im Zuhörerraum hörte man das Schluchzen des Vaters Naumows. Der Vater der Angeklagten, Adelsmarschall O'Rourke, sah beunruhigt um sich, denn obgleich er kein Wort Italienisch verstand, wusste er doch, dass etwas Außergewöhnliches vor sich ging. Die Zeugin weinte heftig. Auf weiteres Befragen erklärte sie, dass sie die Tarnowska seit etwa 6 oder 7 Jahren kenne. Im Juni 1907 schrieb ihr Sohn von seiner Absicht, die Tarnowska zu heiraten, und bat um ihren Segen. Sie antwortete, »Ich will deinem Glück nicht entgegenstehen, aber bist du, mein Sohn, wirklich überzeugt, dass diese schöne Frau mit ihrer stürmischen Vergangenheit bereit sein wird, ein neues Leben zu beginnen und sich dir und deinem Sohne zu widmen?« »Wenn sie dazu imstande ist, so möge Gott mit ihr sein, ich werde nicht dagegen sein. Aber ich fürchte außer dem Übrigen, dass die Gesellschaft von Orlov sie und folglich auch dich ausschließen wird. Verstehe mich wohl, ihr trauriges Vorleben, der Prozess ihres Mannes haben so viel Gerede verursacht, dass es leicht unangenehme Folgen für sie haben kann. Nehmen wir aber an, dass sie mit so viel gesundem Menschenverstande und Taktgefühl ausgerüstet ist, um zu begreifen, wie sie sich zu benehmen hat, um die Leute für sich zu gewinnen, dann ist ja alles gut. Wenn nur du und Granja, der kleine Sohn des Ermordeten, glücklich seid. Ein weiterer Brief der Zeugin gelangte zur Verlesung, in dem sie die jetzige Angeklagte und damalige Braut ihres Sohnes in mütterlich-herzlichen Worten zu sich aufs Landgut einlud, zur selben Zeit, als schon der Plan zur Ermordung ihres Sohnes gefasst war. Die Tarnowska, so etwa fuhr die Zeugin fort, besitze nach ihrer Überzeugung eine außerordentliche Macht über andere. So habe sie über den Sohn ihres Mannes eine Macht besessen, dass der Knabe bald nach dem Tode seiner heißgeliebten Mutter diese vergessen und nur noch von der Tarnowska gesprochen habe. Auch in ihrer Abwesenheit habe er überall ihre Augen auf sich gerichtet gesehen, er betete sie an. Als er dann erfuhr, dass sie die Ursache des Todes seines Vaters wäre, erschütterte eine furchtbare Krise das kindliche Gemüt. Er warf alle Geschenke der Tarnowska ins Feuer und wollte nie mehr ihren Namen hören, er, der bis dahin tagtäglich mit Enthusiasmus von ihr gesprochen hatte. Und denken zu müssen, sagte weinend die alte Dame, dass während das Kind die Tarnowska umarmte und küsste, diese daran dachte, ihm den Vater zu töten. Große anhaltende Bewegungen, Ausrufe der Entrüstung. Auf Befragen erklärte die Zeugin weiter, es sei richtig, dass Naumow sich von ihrer Tochter 1500 Rubel geliehen habe, die er angeblich zur Tilgung einer Ehrenschuld benötigte. Sie selbst habe dazu 1000 Rubel beigesteuert. Nachdem die Zeugin nochmals feierlichst wiederholt hatte, dass ihre feste Überzeugung und diejenige aller ihrer Familienmitglieder dahin gehe, dass nur die Suggestion der Tarnowska Naumow zum Mörder gemacht habe, wurde sie entlassen. Auf Antrag des Verteidigers, Rechtsanwalts Diena, wurden einige im Büro des Prilukow gefundene Briefe verlesen, die die Tarnowska an Prilukow gerichtet hatte. Es hieß in den Briefen, ihr Mann sei schwach und man könne durch suggestive Einwirkung ihn im Prozess Borgewski aussagen und handeln lassen, wie man wolle. In einem anderen Briefe redete sie davon, dass sie von ihrer Mutter 20.000 Rubel verlangt habe, um ihre Schulden in den Geschäften zu bezahlen. Bekomme sie diese Summe nicht, so müsse sie ihre Gläubiger zusammenrufen lassen. An einer anderen Stelle erwähnte sie, dass Stahl gesagt habe, man müsse das schlechte Subjekt von ihrem Manne ertränken. Endlich fand sich in einem Briefe vom 28. Dezember 1904 ihre Liebeserklärung an Prilukow. Dieser letzte Befund bestätigte die von Prilukow in seinem Verhör gemachte Angabe. Der kommissarisch vernommene Gouverneur von Orel hatte bekundet, die Eltern Naumows haben geglaubt, ihr Sohn habe denselben Geist wie sein großer Verwandter Turgenev. Die kommissarisch vernommene Frau Prilukow hatte bekundet, ihr Mann sei, ehe er die Tarnowska kennenlernte, ein guter Familienvater, leidenschaftsloser Mann und fleißiger Arbeiter gewesen. Er habe wiederholt den Versuch gemacht, sich dem Zauber der Tarnowska zu entziehen. Einmal blieb er ihr trotz aller telegrafischen Aufforderungen 2 Monate fern und gab vor, an Lungenentzündung erkrankt zu sein. Die Tarnowska kostete ihrem Mann, der früher bescheiden gelebt hatte, ungeheures Geld. Sie, die Zeugin, habe die Nährechnungen gesehen, die sich auf 600 Rubel per Abend beliefen. Nach einem Selbstmordversuch verlor ihr Gatte auch seine letzte Widerstandskraft gegen die Tarnowska. Staatsrat Samenzow aus Kiew hatte bei seiner kommissarischen Vernehmung bekundet, er habe es getadelt, dass die Tarnowska mit Vorliebe französische Bücher gelesen habe und häufig zu wissenschaftlichen Vorträgen und Konzerten ging, augenscheinlich nur, um sich zu zeigen. In einem amtlichen Schreiben wurde bezeugt, dass Maria Nikolajewna Muratanowska im Adelsregister von Poltawa eingetragen sei. Es gelangte ferner ein Brief zur Vorlesung, in dem von Sonn an seinen Schwager Komarowski schrieb: »Ich habe deine wunderschöne Braut, die Tarnowska, gesehen. Du wirst glücklich sein wie ein Fisch im Wasser mit einer solchen Lebensgefährtin, wie sie deine zukünftige Frau ist.« Der Brief ist datiert vom 30. August 1907, 6 Tage vor dem tragischen Tode Komarowskis. Über die finanziellen Verhältnisse der Tarnowska hatte der Adelsmarschall Zimbalistow von Kiew bekundet. Ihr Vater, Graf O'Rourke, gab ihr ein Monatsgeld von 300 Rubeln und beim Tode der Mutter erbte sie zusammen mit der Schwester ein Landgut, das ihr eine Jahresrente von 4.000 bis 5.000 Rubeln abwarf. Die Mutter der Tarnowska war gebildet und religiös, und ihre Tochter erhielt von ihr den ersten Unterricht. Letztere war von gutem Charakter und gefälligem Wesen und liebte es, als Kind reicher Eltern ohne Beschränkung zu leben. Aus mehreren Zeugnissen ging hervor, dass verschiedene Familienmitglieder der Tarnowska mütterlicherseits im Irrenhause leben. Alsdann wurde Kinderfräulein Mathilde Skopin aus Kiew vernommen. Sie sei Kinderfräulein bei der Gräfin Tarnowska gewesen. Diese sei eine vorbildliche Mutter gewesen und habe ihr Personal sehr gut behandelt, sodass sie sehr geliebt wurde. Die Tarnowska hielt auch nach dem Streit mit ihrem Mann ihre Kinder an, für ihn zu beten. Auch diese Zeugin hat nervöse Krisen bei der Tarnowska während der Schwangerschaft beobachtet. Der Student Zolotarjew, der Hauslehrer bei den Kindern der Tarnowska war, bestritt energisch, dass er ein Geliebter der Tarnowska gewesen sei. Frau Orerowski, eine entfernte Verwandte der Tarnowska, schilderte diese als eine gute und anhängliche, aber launenhafte Person. Manchmal habe sie viel Energie entfaltet und dann sei sie wieder ganz willenlos gewesen. Auch diese Zeugin führte die neuropathische Anlage der Tarnowska auf ihre Abstammung zurück. Eine englische Lehrerin, die gleichfalls im Hause der Tarnowska tätig war, bestätigte die Aussagen von Fräulein Skopin und sagte, es sei rührend gewesen, wie die Kinder jeden Morgen und Abend das Bild ihres Vaters küssten. Ingenieur Toburno bekundete als Zeuge, als seinerzeit der Geliebte der Gräfin, Graf Borgewski, von dem Grafen Tarnowski erschossen wurde, berichteten die Zeitungen, die Gräfin habe ihren Mann zu der Mordtat angestiftet, damit dieser nach Sibirien verschickt und sie dadurch von dem verhassten Gatten befreit würde. Die Gräfin sei damals von den Zeitungen als eine Kurtisane geschildert worden. Später seien noch andere der Gräfin ungünstige Gerüchte im Umlauf gewesen, darunter die Behauptung, dass die Gattin des Grafen Komarowski von ihr vergiftet worden sei. Es folgte die Aussage eines früheren Kammerdieners der Gräfin Tarnowska, Eulampio. Dieser schilderte die Gräfin als eine stets gütige Herrin und als ein Opfer der Schlechtigkeit ihres Gatten. Er wusste, dass sie Borgewski liebte. Von anderen Liebesverhältnissen der Gräfin hatte er nichts bemerkt. Prilukow sei ihm wohl bekannt, aber er habe ihn stets nur als juristischen Berater der Gräfin angesehen. Er wisse auch, dass Prilukow oftmals Geld von der Gräfin erhalten habe. Der Graf Wassili Tarnowski habe nach der Trennung von seiner Gemahlin ein regelloses Leben geführt, das ihn schnell vollständig ruinierte. Die Gräfin aber sei von ihrem Vater, der sehr reich sei, stets ausgiebig mit Mitteln versehen worden. Es wurde sodann das amtliche Leichenschauprotokoll verlesen, das sogleich nach dem Tode des Grafen Komarowski im Krankenhause aufgenommen wurde. In diesem hieß es, der Graf sei an einer durch die Schüsse verursachten Bauchfellentzündung gestorben. Von einem Einfluss der Behandlung auf das Ableben des Grafen war nicht die Rede. Während der Verlesung dieses Aktenstückes bemächtigte sich des Angeklagten Naum auf große Niedergeschlagenheit. Tatjana Natschenka, eine Kammerzofe bei der Mutter der Gräfin, war voll Lobes über die Tarnowska. Diese habe ihre Leute stets aufs Humanste behandelt. Sie bestätigte dann, dass Prilukow alle Augenblicke ins Haus kam oder jemanden schickte, um sich von der Gräfin Geld geben zu lassen. Der Vorsitzende: Kam Ihnen die beständige Anwesenheit Prilukows am Tische der Gräfin nicht seltsam vor? Die Zeugin: Nicht im geringsten. Ich glaubte, der Herr wäre bei der Gräfin in Pension. Vorsitzender: Aber Prilukow schlief doch auch im Hause der Gräfin Tarnowska. Die Zeugin: Ja, weil die Gräfin Angst hatte, man könnte ihr ihren Sohn rauben. Vorsitzender: Kannten Sie den jungen Bruder des Grafen Tarnowski, der sich das Leben nahm? Zeugin: Es war ein Schüler, der trotz seiner großen Jugend sich amüsierte wie die großen Leute und übermäßig trank. Vorsitzender: Warum beging er Selbstmord? Zeugin: Weil er Examenszeugnisse gefälscht hatte. Vorsitzender: Hörten Sie, dass die Tarnowska diesen jungen Mann verführt oder zu verführen versucht habe? Zeugin: Mit großem Pathos: Niemals, Frau Gräfin wäre dazu nicht imstande gewesen. Es wurden alsdann die medizinischen Sachverständigen vernommen. Professor Dr. Biardin fasste sein Gutachten über Naumov dahin zusammen. Er halte Naumov als absolut unverantwortlich für das von ihm begangene Verbrechen, weil er es als Neurastheniker unter gänzlich aufgehobener Willensfreiheit und bei stark vermindertem Bewusstsein begangen habe. Ein bekannter Frauenarzt, Professor Dr. Bossi aus Genua, äußerte sich über die kriminelle Verantwortlichkeit der Tarnowska. Die Angeklagte leidet an einer schweren Krankheit der Gebärmutter, die sie sich durch zu frühe Verheiratung im 17. Jahre, als ihre Menstruation noch nicht eingetreten war, zugezogen hat. Die Tarnowska stellt einen typischen Fall von Frauenkrankheit dar, bei dem das Strafrecht ebenso für die Frauen wie bei der Trunksucht für die Männer einen Strafmilderungsgrund in Anrechnung bringen sollte. Die näheren Ausführungen, die der Gutachter durch Zeichnungen auf einer großen Tafel erläuterte, können aus Schicklichkeitsgründen nicht einmal angedeutet werden. Alsdann nahm der Psychiater Professor Morselli aus Genua das Wort, der zunächst den physischen und psychischen Krankheitszustand der Tarnowska schilderte. Ihre neurotische Veranlagung wurde durch die frühe Verheiratung aus dem Kloster hinweg und die unvermittelte Einführung durch ihren Ehemann in ein ausschweifendes Leben schwer verstärkt. Die örtliche Erkrankung der Gebärmutter brachte Blutvergiftungserscheinungen und Nervenerkrankungen mit sich, an denen die Angeklagte chronisch leidet. Überdies hat die Tarnowska eine Wanderniere, die sehr ungünstig ihre Gehirn- und Nerventätigkeit beeinflusst. Dazu kommt noch der zeitweise starke Gebrauch von Arzneigiften wie Äther, Morphium, Kokain und so weiter, ihre sehr schwere Erkrankung an Typhus und die Folgen des Bisses eines tollen Hundes. Die Tarnowska ist neurohysterisch von Geburt und ihre Krankheit wurde verschlimmert durch ihre Umgebung und ihre Lebensschicksale. Von einer bewussten Beeinflussung dritter Personen könne bei ihrem Zustand keine Rede sein. Ihre Intelligenz ist kaum mittelmäßig, dafür zeugt schon ihre gänzlich verfehlte kindische Verteidigung. In Betracht zu ziehen ist auch das besondere russische Milieu und die Liebe zum Alkohol, die dort in den höheren Klassen allgemein ist. In dem Käfig sehen wir hier drei Kranke, denn auch Prilukow ist krank aus Überarbeitung und Trunksucht. Nach den italienischen Gesetzen müsse unbedingt der § 47 des Strafgesetzbuchs für die Tarnowska in Anwendung kommen, der eine Strafminderung wegen physischer und geistiger Schwäche vorsieht. Während dieses Vortrages wurde die Angeklagte wiederholt von Unwohlsein befallen. Professor Dr. Capelletti, Direktor des Irrenhauses zu Venedig, führte aus: Der Körperbau Naumows weist zwar äußerlich keine Anomalien auf, aber seine innere physiologische und psychologische Struktur ist unregelmäßig. Am meisten waren die Anomalien in den Funktionen des Gefühls und der Bewegung nachzuweisen. Wir haben festgestellt, dass Naumow eine ausgesprochene krankhafte psychische Anlage hat. Die freiwillige Aufmerksamkeit ist mangelhaft und wenig widerstandsfähig. Seine Fantasie ist so lebhaft, dass er als Kind Geschichten erfand und als Jüngling sich an fantastischen Bildern ergötzte. Sein Gedächtnis ist gut und zeigt nur Lücken für die Zeit, wo er in die Tarnowska verliebt war, weil damals seine ganze Seele in diesem Leidenschaftsfeuer polarisiert wurde. Er ist durchaus moralisch und kein geborener Verbrecher. Sein Wille ist schwach, was ein Zeichen der Entartung ist, und abulisch, willensschwach, in der wissenschaftlichen Bedeutung des Wortes. Naumow hat ein starkes Gefühl für seine persönliche Würde, das ihn in der Verhandlung und im Verkehr mit den ärztlichen Sachverständigen bei all seiner Nachgiebigkeit nie verlassen hat. Und diese Würde opferte er den Frauen, die er liebte, und zuletzt der Tarnowska. Im Mangel an Gleichgewicht haben wir die bedeutendsten Stigmata seines Charakters zu finden. Es handelt sich nicht um eine leichte Disharmonie, wie man sie auch bei normalen Menschen findet, sondern um schreiende Widersprüche, die sein Betragen unsicher und kontrastisch machen. Naumow ist ein überempfindlicher, aus dem Gleichgewicht gekommener, abulischer Mensch. Ein von der Wissenschaft erkannter, krankhafter Typhus. Zu seiner nervösen Anlage kommen noch die beiden Kopfwunden, die er beim Stoß gegen ein Floß in der Wolga und beim Sprung vom Billard erhalten hat. Naumow hat zunächst eine Anlage zu verminderter Zurechnungsfähigkeit gehabt, die dann voll entwickelt wurde, als er die Tarnowska kennenlernte und dadurch ganz aus dem Gleichgewicht kam. Die Zeugenaussagen lassen keinen Zweifel darüber, dass er suggestiven Einwirkungen schon unter normalen Umständen stark unterworfen war. Ob die Tarnowska eine außerordentliche Suggestionskraft besaß, ist gleichgültig, da es einer solchen gar nicht bedurft hätte, um den Naumow eine Tollheit begehen zu lassen. Naumow war gegenüber der Tarnowska immer Sklave. Es ist klar, dass die Tarnowska ihm das Verbrechen erst einredete und es ihm dann befahl. Dies beweisen das gefälschte, beleidigende Telegramm, die Reden der Tarnowska bei dem Gange zum Grabe Stahls und die Depeschen, die sie dem Naumow auf der Reise schickte. Naumow hat nicht aus Eifersucht gehandelt und das Verbrechen nur unter der Herrschaft eines fremden Willens vollbracht. Dieser Schluss wird auch durch die Aussage der Mutter des Ermordeten bestätigt. Professor Belmondo, Direktor der Klinik für Geisteskrankheiten an der Universität Padua, ergänzte diese Ausführungen gleichzeitig im Namen des Professors Borri dahin, dass Naumow ein konstitutioneller Neurastheniker und Masochist sei. Die Masochisten haben immer einen schwachen und willenlosen Charakter. Naumow habe in einem Zustand gehandelt, der seine Verantwortlichkeit zwar nicht ausschließe, aber sie doch stark einschränke. Professor Dr. Bianchi von der Universität Neapel, einer der bedeutendsten Psychiater Italiens und ehemaliger Unterrichtsminister, führte aus: Naumow hat keinen Charakter und ein ganz exzentrisches Gemüt. Seine organischen Funktionen erfolgen ungleich und mit Unterbrechungen. Besonders sind Herzklopfen, Sprünge in der Blutzirkulation und Blutandrang nach dem Kopf festzuhalten. Seine Liebeserlebnisse beweisen, bis zu welchem Grade seine Erregbarkeit geht. Alle aus dem psychischen Trauma hervorgehenden Folgen, darunter der Alkoholgenuss, sind an Naumov festzustellen. Er hat nicht die Seele eines Verbrechers, der Gedanke zum Verbrechen ist von außen in sein Hirn eingeführt worden. Eine nicht verbrecherische Anlage braucht sich im hypnotischen Zustande gegen den Gedanken des Verbrechens nicht aufzulehnen. Die Suggestion hat eine ungeheure Macht. Es ist leicht einzusehen, welche Revolutionen im Gefühl Naumovs durch die lakonischen Telegramme der Tarnowska »Teurer« und »Du bist mein« hervorgerufen wurden. Die Tarnowska bediente sich der indirekten Suggestion, die, wie die Versuche beweisen, viel wirksamer ist als die direkte. Die Hysteriker zerfallen in zwei Gruppen, in die der Sklaven, zu der Naumov gehört, und in die der Herrschenden und Erobernden, zu der die Tarnowska zählt. In dem von der Revolution heimgesuchten Russland ist der Wert des Lebens gesunken und es sind wirkliche Selbstmordepidemien entstanden. Bei der Beurteilung des Verbrechens muss man den Kreis berücksichtigen, aus dem Naumov kommt. Professor Dr. Borri, Gerichtssatz in Florenz, schloss sich vollständig den Ausführungen des Professor Morselli, soweit sie die klinische Beurteilung des Krankheitszustandes der Tarnowska betreffen, an. Auch für ihn ist die Tarnowska erblich hysterisch belastet und ihr Zustand hat sich durch die späteren Umstände verschlimmert. Er geht sogar so weit, die Tarnowska eine geistig Kranke im Sinne des Gesetzes zu nennen. Die Handlungen, für die sie hier angeklagt ist, entbehren jedoch des spezifischen hysterischen Charakters, der einheitlichen momentanen Betätigung. Sie sind vielmehr fortgesetzt und mit Überlegung ausgeführt, und es ist daher nicht der Artikel 47 anwendbar, der von einer bedeutenden Verminderung der Verantwortlichkeit spricht, sondern andere Artikel, die nur eine Verminderung der Verantwortlichkeit im Allgemeinen zulassen. Professor Dr. Eugenio Tanzi, Geisteskrankenarzt aus Florenz, begutachtete bezüglich der Tarnowska: Als unreifes, unerfahrenes Mädchen, 16 Jahre alt, aus dem Kloster weggeheiratet und durch einen ausschweifenden Ehemann in das Leben eingeführt, konnte sie sich nur ein Zerrbild vom Werte des Lebens, des Geldes und so weiter machen. Ihre ganze Umgebung glich einer Gesellschaft von Verrückten. Ihr Mann lässt sich von ihr in ihrem Bette mit dem Dienstmädchen überraschen, der Bruder ihres Mannes erhängt sich, Borgewski hält die Hand vor ihrem Gewehrlauf und lässt sie sich zerschmettern, um ihr seine Liebe zu beweisen. Stahl tötet sich, weil sie ihn nicht erhören will. All dies musste furchtbar auf ihren Nervenzustand und ihr Gemütsleben einwirken. Ihr Hysterismus wurde hierdurch verschärft und damit ihre Unfähigkeit, sich selber zu beherrschen. Der Hysterismus der Frauen ist auch der Grund ihrer Launenhaftigkeit und aus dieser entspringen die Lügen. Mit einem solchen Fall pathologischer Launenhaftigkeit haben wir es bei der Tarnowska zu tun. Der Gutachter musste hier abbrechen, da die Tarnowska unwohl geworden war. Sie wurde hinausgeführt. Die Ärzte bemühten sich um sie und stellten 150 Pulsschläge in der Minute sowie vollständige Unempfindlichkeit fest. Nach etwa einer halben Stunde war die Angeklagte wieder imstande, ihren Platz einzunehmen. Professor Tanzi beendigte sein Gutachten, indem er für die Tarnowska die Anwendung des Artikels 47 des Strafgesetzbuches »Starke Verminderung der Verantwortlichkeit« forderte. Es wurden alsdann die medizinischen Sachverständigen über die Ursachen des Todes des Grafen Komarowski vernommen. Dr. Menini vom Hospital in Venedig begutachtete: Die schwerste der Wunden Komarowskis war die am Unterleib. Das Geschoss hatte die Eingeweide gerade an einer Windung getroffen und dadurch 8 Löcher geschlagen. Ich glaubte, dass ein Teil der Gedärme nur tangential getroffen worden war. Das Geschoss fand ich dann in einem Muskel. Ich machte eine dreifache Naht und ließ auf alle Fälle noch einen Zapfen darin. Während der Operation unterhielt sich Komarowski mit dem russischen Konsul und dem Untersuchungsrichter, die anwesend waren. Die Operation wurde ohne Narkose vorgenommen und der Patient verlangte sogar eine Zigarette. Der zweite Tag verlief recht gut, am dritten wurde die erste Medikation vorgenommen und dem Primarius der günstige Verlauf gemeldet. Am vierten Tag kam der Primarius Professor Cavezzani. Als der Zapfen weggenommen wurde, stellte man einen Erguss fest und befürchtete eine Bauchfellentzündung. Auf Anordnung des Primarius trennte ich die Naht auf und pumpte dem Patienten den Magen aus, da er an Blähungen litt. Darauf trat eine auffallende Verschlimmerung ein und der Kranke bekam das Delirium. Auf die Frage eines Verteidigers gab Dr. Menini zu, dass die Krankenwärter während der Medikation bemerkten, wie die Eingeweide überall heraussprangen und sie nicht mehr zurückhalten konnten. Als der Vorsitzende dem Dr. Menini mit den Carabinieri drohte, wenn er mit den Aussagen zurückhalte, gab er zu, dass nach seiner Ansicht die Auspumpung des Magens erst den Austritt der Gedärme verursacht habe. Nach diesem Austritt und der Wiedereinordnung der Gedärme sei es offenbar gewesen, dass Komarowski verloren war. Er habe auch die ganze Operation beklagt. Dr. Fakta, ein anderer Hospitalarzt, bestätigte diese Aussage. Soweit er sich erinnerte, sagten ihm seine Kollegen, der Tod Komarowskis sei infolge der Auspumpung des Magens eingetreten. Wenn er selbst die Operation hätte vornehmen müssen, so hätte er die durchlöcherten Teile des Darms entfernt, die beiden Enden zusammengenäht und so eine statt 8 Wunden gehabt. Aber als untergeordneter Arzt habe er geschwiegen. Ende von Abschnitt 9.